Randy Thornhill, der das Parasitenmodell der Demokratisierung entwickelte, hat Gelfands Forschung zur Bevölkerungsdichte mit seinen eigenen Daten zur Infektionsgefahr und mit anderen weltweiten Studien zusammengebracht. Zusammen mit seinem Kollegen Corey Fincher entwirft er eine große Gegenüberstellung von kollektivistischen Kulturen und individualistischen Kulturen. Man könnte auch sagen, von konservativen und progressiven Kulturen. Einige Fakten dazu. Kollektivistische Kulturen hegen mehr Misstrauen gegenüber Fremden, bilden eine starke Gruppenidentität, halten wenig von Individualismus und Selbstverwirklichung und die Einzelnen sehen sich mehr als Teil einer Gruppe. In diesen Kulturen ist die Heirat eher von den Eltern arrangiert. Die Sexualmoral ist streng, die Treue der Frau nimmt einen extrem hohen Stellenwert ein und die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern ist groß. Gewalt gegen Frauen ist nicht nur verbreitet, sondern wird tendenziell auch geduldet. In diesen konservativen Ländern leben die Einwohner zum Großteil religiös und pflegen die Tradition. Die Regierungen sind eher autokratisch und die Oberschicht regiert das Land. Kollektivisten schätzen intellektuelle Autonomie gering ein, haben wenig Erfolg in der Wissenschaft und Technik, tun sich nicht mit Erfindungen hervor und sind ökonomisch wenig erfolgreich. Bürgerkrieg oder Fehden zwischen verfeindeten Clans sind häufiger anzutreffen. Gewalt ist in diesen Ländern allgemein weit verbreitet und sie belegen auf fast jedem Index für Entwicklung die unteren Ränge, sei es bei der Lebenserwartung oder bei der Rede- und Pressefreiheit. Wie die Forschung nahelegt, ist die Alltagsmoral zwar oft die Antwort auf eine bedrohliche und prekäre Umwelt. Doch selbst wenn man Moral nur als eine Strategie betrachtet, Gruppenzusammenhalt zu erhalten, um in einer gefährlichen Welt zu überleben, stellt sich natürlich immer die Frage, welche Folgen die Strategie langfristig hat.